sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Linken Medienspiegel im Oktober 2020 beginnen wir mit Tiefseegas, das im Boden bleibt, wegen der Klimakatastrophe. Um diese geht es in unserem zweiten Artikel. Danach kommen wir zur Corona-Krise und zu den Auswirkungen von Corona in Großbritannien. Und abschließend kommen wir zum Militäreinsatz in Mali. Wir beginnen den linken Medienspiegel mit einem Artikel zu Erdgas im Mittelmeer aus der Le Monde Diplomatique vom September 2020. Und der Artikel heißt »Ein Schatz, der keiner ist«. Die Türkei, Griechenland und Zypern streiten im östlichen Mittelmeer erbittert um Bohrrechte für Erdgas. Dabei ist dieser fossile Energieträger weder nachhaltig, noch ist seine Förderung wirtschaftlich sinnvoll. Die drei Länder könnten sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn sie die Ausbeutung der Erdgasvorkommen im hellenischen Graben verbieten würden. Dadurch würde einerseits ein internationaler Zankapfel beseitigt und andererseits würde dies helfen, die von Europa langfristig gesetzten Ziele zur Treibhausgasreduktion zu erreichen. Ein Verbot neuer Bohrungen, das unmittelbar mit einem zweijährigen Stopp der Exploration neuer Öl- und Gasvorräte starten könnte, wäre gar nicht so abwegig. Denn im zentralen und westlichen Mittelmeer ist die Exploration von Erdöl wegen diverser Umweltauflagen bereits verboten. Und in der Ägäis hat ein griechisch-türkisches Abkommen den Abbau natürlicher Ressourcen seit 1976 erheblich eingeschränkt. Die Konfliktparteien könnten sich zudem ein Beispiel am Vorgehen von Frankreich nehmen und den hellenischen Graben, ein etwa 600 Kilometer langer und bis zu 5200 Meter tiefer Meerescanyon, der sich von der Westküste Griechenlands bis zur Südküste der Türkei erstreckt, sowie weitere Gebiete im östlichen Mittelmeer zur Schutzzone erklären. 2016 verhängte Frankreich ein Moratorium für Bohrungen in allen französischen Hoheitsgewässern im Mittelmeer, im Atlantik und vor den Küsten seiner Überseegebiete, das ein Jahr später gesetzlich verankert wurde. Alle noch bestehenden Förderlizenzen sollen 2040 auslaufen. Die französische Regierung verwies darauf, dass die Öl- und Gasgewinnung dem Ziel des Pariser UN-Klimaübereinkommens von 2015, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, zuwiderläuft. Neuseeland, Irland, Italien, Kroatien sowie 11 US-Bundesstaaten unternahmen ähnliche Schritte. Noch in diesem Jahr wird erwartet, dass das spanische Parlament die Erschließung jeglicher neuer Öl-, Gas- und Kohlevorkommen verbieten und direkte Subventionen für fossile Energieträger streichen wird. Die Europäische Investitionsbank wird ab Ende 2021 keine Projekte mehr in diesem Bereich fördern. Im Gegensatz zur Türkei haben auch Griechenland und Zypern das Pariser Übereinkommen unterzeichnet. Als EU-Mitglieder wären beide Länder zudem verpflichtet, das von der Kommission in Brüssel vorgeschlagene Ziel einer Reduktion von Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50-55% umzusetzen, falls die Staatengemeinschaft sich auf ein entsprechendes Gesetz einigt. Die Erdgaslobby stellt ihren Energieträger gern als Brückenlösung auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Dabei zeigen zahlreiche neuere Studien, dass Erdgas viel gefährlicher für das Klima ist als bislang angenommen. Bei seiner Extraktion und beim Transport sowie bei der Produktion von Flüssigerdgas wird der Hauptbestandteil Methan freigesetzt, ein starkes Treibhausgas, das in den ersten 20 Jahren nach seiner Emission 84 Mal schädlicher ist als Kohlendioxid. Ein weiterer Grund, Bohrungen zu unterlassen, sind die negativen Auswirkungen auf das Ökosystem des Meeres. Die Verbote im westlichen Mittelmeer wurden vor allem von Umweltaktivisten auf den Weg gebracht, aber auch von der Tourismusbranche, die die Feriengebiete an den Küsten nicht durch Bohrplattformen verschandelt sehen wollte. Der Hellenische Graben ist ein Tiefseegebiet mit einer einzigartigen, aber bereits heute gefährdeten Vielfalt von Meeressäugern wie Pottwalen, Finnwalen, Kuvierschnabelwalen, Delfinen, Mittelmeermönchsrobben und Meeresschildkröten. 2018 unterzeichneten 100 international renommierte Wissenschaftler und Umweltorganisationen eine Erklärung, in der sie die griechische Regierung dazu aufforderten, Explorationen in diesem Gebiet nicht zuzulassen. Viele Arten im Hellenischen Graben sind bereits massiven Bedrohungen ausgesetzt, schrieben die Experten, unter anderem durch Schiffslärm, Zusammenstöße mit Booten, Überfischung, Plastikmüll und den Klimawandel. In Erdgas zu investieren ist auch deswegen eine besonders schlechte Idee, weil wir in einer Zeit leben, in der fossile Brennstoffe unter immer stärkeren Preisdruck geraten. Nicht nur ist das grüne Image des Erdgases dahin, die Corona-Pandemie hat auch zu einem Preisabsturz geführt. Das Rekordtief, mittlerweile ist Gas sogar billiger als Kohle, hat die Nachfrage etwas gestärkt, jedoch ohne dass das Geschäft dadurch rentabel geworden wäre. Der extrem tief liegende Meeresgrund und die langen Pipelines zur Küste machen die Erschließung von Tiefsee-Erdgas besonders teuer. Gas aus dem Mittelmeer muss seine Abnehmer in jenen Ländern der Region finden, in die es kostengünstig geliefert werden kann und in denen Entkarbonisierung nicht weit oben auf der Regierungsagenda steht, sagt Jonathan Stern vom Oxford Institute for Energy Studies. Der Gasexport aus dem östlichen Mittelmeer nach Europa wäre schon bei den Preisen von 2017 und 2018 wirtschaftlich unsinnig gewesen, so Stern. Jetzt kommt das überhaupt nicht mehr in Frage. Bis Gas aus dem Hellenischen Graben überhaupt in die Pipelines fließen könnte, vielleicht Ende der 2020er oder Anfang der 2030er Jahre, würden auch die steigenden Kosten für Kohlendioxidemissionen die Rendite stark beschneiden. Und die immer weiter sinkenden Preise für erneuerbare Energien und entsprechende Speichertechnologien verdunkeln die Aussichten zusätzlich. Diese Erdgasbrunnen würden verweisen, sagt Toby Couture von der Berliner Consulting-Firma E3 Analytics. Und die öffentliche Hand müsste am Ende für die Reinigungs- und Sanierungskosten aufkommen. Die östlichen Mittelmeerländer haben Angebote von den größten Ölkonzernen der Welt erhalten, darunter Chevron, ExxonMobil und Total. Diese suchen alle eine neue Perspektive, jetzt wo sie andernorts nicht mehr bohren dürfen. Die Aussicht, auf dem globalen Gasmarkt mitzumischen, mag für die Länder der Region verlockend sein, aber sie ist eine Illusion. Die EU könnte in dem gegenwärtigen Konflikt eine konstruktive Rolle spielen, indem sie den Anrainern des Hellenischen Grabens dabei hilft, ein Moratorium für Bohrungen zu verhängen und ihren Fokus auf erneuerbare Energien zu verlagern, für deren Erzeugung Griechenland, Zypern und die Türkei sehr günstige Bedingungen bieten. Diese sollten die drei Länder nutzen, mit so viel Unterstützung aus Brüssel wie möglich, anstatt sich um Gasfelder zu streiten, die am Ende nur Probleme bringen werden. Auch mit unserem zweiten Artikel geht es um die Klimakatastrophe. Und zwar stellen wir euch die Energie- und Klimawochenschau von Telepolis vom 6. Oktober vor. Und diese findet ihr online unter telepolis.de. Es brennt. Die Energie- und Klimawochenschau von Waldbränden, Kipppunkten und Blockaden. In Kalifornien sind in diesem Jahr bereits 1,6 Millionen Hektar verbrannt, was etwas mehr als der Fläche Schleswig-Holsteins entspricht. Nach Angaben der Forst- und Feuerschutzbehörde, Call Fire, sind 16.500 Feuerwehrleute im Einsatz, um 23 noch nicht kontrollierte Brände im Bundesstaat einzudämmen. Die Brände haben bislang 31 Menschenleben gefordert. Auch wenn sich die Temperaturen diese Woche abkühlen sollen, ist die Brandsaison in Kalifornien damit aber noch nicht vorbei. Das Jahr 2020 übertrifft damit schon jetzt die im Vorjahr verbrannte Fläche von 105.000 Hektar um ein Vielfaches. 2018 waren es nach Angaben von Call Fire 675.000 Hektar, die in Flammen aufgingen. Auch in Brasilien sind in diesem Jahr bereits größere Waldflächen abgebrannt als im Vorjahr. Als das Ausmaß der Brände wie auch das zögerliche Einschreiten der Regierung noch weltweit für Empörung sorgte. Bis Ende September 2020 gab es 13% mehr Brände als im Vorjahreszeitraum. Und während im September 2019 die Zahl der Feuer bereits zurückgegangen war, scheint in diesem Jahr der Höhepunkt noch nicht überschritten. Nährboden finden die Feuer nach einer noch stärkeren Trockenheit als 2019, die dazu führt, dass zunehmend auch Primärwälder in Flammen aufgehen. Besonders schwer betroffen ist das Feuchtgebiet Pantanal, das größtenteils in Brasilien liegt, aber auch über die Grenzen bis nach Bolivien und Paraguay reicht. Es ist eines der größten Binnenfeuchtgebiete der Erde und Lebensraum vieler geschützter Tierarten. Teile stehen unter Naturschutz und der brasilianische Teil wurde zum Biosphärenreservat erklärt. Nach einer Studie der Universität von Rio de Janeiro soll bereits fast ein Viertel der Fläche von Bränden vernichtet worden sein, wobei die Hauptursache illegale Brandstiftung sein dürfte. Die herrschende Dürre trägt dazu bei, dass sich die Feuer schnell ausbreiten. Fast vollständig zerstört ist das Schutzgebiet Encontre das Aguas, zu dem auch indigene Territorien gehören und das ein wichtiger Lebensraum für Jaguare ist. Regenwald am Kipppunkt. Dass das Risiko für verheerende Wald- und Buschbrände mit dem Klimawandel zunimmt, ist wenig überraschend, muss aber immer wieder wissenschaftlich unter Beweis gestellt werden, damit sich nicht anderweitig auf außergewöhnliche Naturkatastrophen oder schlechtes Forstmanagement berufen wird. Dass extreme Hitze der treibende Faktor der historischen Waldbrände in Australien im dortigen Sommer 2019-2020 war, konnte die World Weather Attribute Initiative zeigen. Dort hätte sich das Feuerrisiko seit 1900 durch die klimatischen Bedingungen um 30% erhöht. Auch die Weltorganisation für Meteorologie sieht Beweise, dass der Klimawandel die Häufigkeit und den Schweregrad von Waldbrandwetterlagen auf der ganzen Welt verstärkt. Allein auf Landmanagement könnten die Brände nicht zurückgeführt werden. Der Westen der USA gehört dabei zu den Regionen, in denen in den letzten 40 Jahren immer häufiger Wetterlagen auftreten, die die Brände begünstigen, so die WMO, die Wetterorganisation für Meteorologie. Auch die Bekämpfung der Feuer würde durch den Klimawandel schwieriger. Zwar hat die Landnutzung im Westen der USA und in Südostaustralien ihren Anteil an brandbegünstigenden Bedingungen, kann aber allein das Ausmaß der jüngsten Brände nicht bewirkt haben. In Brasilien sind es, wie oben dargestellt, hingegen nicht allein die klimatischen, sondern auch die politischen Bedingungen, die zu einem immer größeren Ausmaß von Bränden führen. Die daraus resultierende veränderte Landnutzung trägt wiederum zur Veränderung des Klimas bei. Während gerade Primärwälder als Wasserspeicher wie auch als CO2-Senke funktionieren, können ausgedehnte Sojaplantagen oder Weideflächen solche Effekte nicht für sich verbuchen. Wissenschaftler befürchten seit einiger Zeit, dass der Amazonaswald bald an einen Kipppunkt gelangen könnte, an dem sein Wasserkreislauf zum Erliegen kommt. Bislang speisen sich die Niederschläge über dem Waldgebiet zum großen Teil aus der Verdunstung des Waldes selbst. Bricht dieser Kreislauf zusammen, würde sich das Gebiet wahrscheinlich in eine Savanne verwandeln. Nach einer soeben veröffentlichten Studie des Stockholm Resilience Center befindet sich etwa 40% des Amazonas-Regenwaldes bei der aktuellen Niederschlagsmenge bereits an einem solchen Kipppunkt. Mit weiter steigenden CO2-Emissionen und folgender Klimaerwärmung werden auch weitere Gebiete des Regenwalds austrocknen und ihre Widerstandsfähigkeit verlieren, so die Wissenschaftler. auch würde der Regenwald, einmal verschwunden, nicht erneuert, auf der gesamten heutigen Fläche wachsen. Noch schlechter sind die Prognosen allerdings für den Regenwald im Kongo-Becken. Auch dort bestünde schon heute für die gesamte Waldfläche die Gefahr, sich in Savanne umzuwandeln, und der Wald würde dort nicht erneut nachwachsen. Räumung und Rodung in Dannenröder Wald. Gegen die gewaltigen Waldflächen, die in Nord- und Südamerika in Flammen aufgehen, wirken die 85 Hektar, die in Hessen einen neuen Autobahnabschnitt weichen sollen, vielleicht bescheiden. Andererseits erscheint vor dem Hintergrund eines dürrebedingten Waldsterbens in Deutschland jeder ohne Not vernichtete gesunde Hektar Wald als einer zu viel. So sehen es zumindest über 5000 Demonstrierende, die am Sonntag am Dannenröder Wald für dessen Erhalt und gegen den Bau der A49 durch das alte Waldgebiet protestierten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, wie auch die schwarz-grüne hessische Landesregierung wurden aufgefordert, die Baumfällung sofort zu stoppen und auf den Weiterbau der A49 zu verzichten. Das Aktionsbündnis Keine A49 fordert stattdessen, Gelder in den Ausbau des ÖPNV zu investieren. Umweltverbände versuchen schon seit langem, die bis in die 70er Jahre zurückreichende Autobahnplanung zu verhindern. Seit einigen Jahren gibt es eine Besetzung im Dannenröder Wald. Wie berichtet, begann die Räumung am 1. Oktober. Die Arbeiten wurden angesichts der Demonstration am Wochenende unterbrochen. Seit Montagmorgen ist erneut ein Großaufgebot an Polizei, Räumfahrzeugen, Planierraupen und Harvestern im Einsatz, während Waldschützer mit einer Mahnwache und Blockaden versuchen, die zurzeit im Teilstück Maulbacher Wald stattfindenden Rodungsarbeiten zu verhindern. Während die hessischen Grünen angesichts ihres Nicht-Einschreitens arg an Glaubwürdigkeit verlieren, versucht die Parteispitze der Bundesgrünen noch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und fordert die Bundesregierung auf, das Projekt zu stoppen, sowie ein Moratorium beim Bau neuer Autobahnen und Bundesstraßen. Lobbyaktivitäten im Vorfeld der COP26. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die nächste Weltklimakonferenz COP26 ja auf den November 2021 verschoben. Trotzdem finden hinter verschlossenen Türen diesbezügliche Verhandlungen statt. So berichtet das Portal Climate Home News über eine mögliche Verlängerung des Clean Development Mechanism unter politisch fragwürdigen Bedingungen. Der CDM, also der Clean Development Mechanism, der Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung, ist Bestandteil des Kyoto-Protokolls, das zum Ende des Jahres 2020 ausläuft. Der CDM erlaubt Industrieländern, sich Investitionen in Klimaschutzprojekte in sogenannten Entwicklungsländern als Emissionsreduktion im eigenen Land gutzuschreiben. Allerdings steht der CDM schon seit Längerem in der Kritik. So könne bei einer Vielzahl der unter CDM finanzierten Projekte nicht von einer zusätzlichen Emissionsreduktion ausgegangen werden. Außerdem werden manche der Projekte auch mit Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang gebracht. Da sich die Regierung bei der Klimakonferenz 2019 nicht auf neue Regeln für einen globalen Emissionshandel einigen konnten, entsteht nun mit dem Ablauf des Kyoto-Protokolls eine regulatorische Lücke. Industrievertreter wollen auch über das Ende des Jahres hinaus Projekte unter dem Mechanismus registrieren lassen. Nun könnte der Vorstand des CDM eine Verlängerung beschließen, obwohl er dazu eigentlich kein politisches Mandat hat. Wie Climate Home News berichtet, könnte dies noch in einer Sitzung am 5. Oktober geschehen oder Anfang Dezember erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Guardian berichtet außerdem über Lobbyaktivitäten der fossilen Industrien im Vorfeld der 26. Klimakonferenz. So habe es Treffen von BP, Shell und Equinor mit britischen Regierungsvertretern gegeben, um unter anderem über ein mögliches Sponsoring der COP26 zu reden. Was fehlt? 82 Megawatt, obwohl bei der letzten Gebotsrunde der Bundesnetzagentur für Windkraftanlagen ein Volumen von 367 Megawatt ausgeschrieben wurde, wurde nur Zuschlag für Projekte mit insgesamt 285 Megawatt erteilt. Der Bundesverband Windenergie fordert daher, den nicht bezuschlagten und nicht gebauten Mengen erneut auszuschreiben, damit sich die Ökostromlücke nicht weiter vergrößert. Mit unserem nächsten Artikel kommen wir von der Klimakatastrophe zu Corona. Der Artikel erschien in der Analyse und Kritik vom 15. September und heißt Schutzkleidung aus Müllsäcken. Das Vereinigte Königreich liegt bei den Corona-Toten in Europa weit vorn. Grund dafür ist nicht allein das erratische Handeln der Regierung. Am 31. Dezember 2019 geht bei der World Health Organization eine Mail des Center for Disease Control Taiwan ein. Medienberichten zufolge seien in Wuhan Menschen an einer neuartigen Lungenentzündung erkrankt und würden auf der Isolierstation behandelt. Ob man mehr darüber wisse? Bis Ende August 2020 infiziert SARS-CoV-2, wie die WHO das neue Virus tauft, 25 Millionen Menschen. 850.000 sterben unter der neuen Krankheit, Covid-19. Zu den Spitzenreitern gehört das Vereinigte Königreich. Die offizielle Zahl von 41.589 Covid-Toten bis Ende August ist die höchste in Europa, erfasst jedoch nur diejenigen, die innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Testergebnis gestorben sind. So fehlen mangels Testung Fälle wie der von Kyla Williams aus Südlondon, 36 Jahre, Friseurin, Mutter dreier Kinder und Immigrantin aus Jamaika. Als ihr Mann, Arbeiter bei der Londoner Müllabfuhr, eines Abends Ende März den Notarzt rief, weil seine Frau keine Luft mehr bekam, hohes Fieber, Husten sowie Leibschmerzen hatte und erbrach, erzählte man ihm, Kyla würde man im Krankenhaus nicht nehmen, sie sei keine Priorität. Am nächsten Morgen war sie tot. Das Beerdigungsunternehmen kam im Hazmat-Anzug. Auf dem Totenschein steht Covid-19, Fragezeichen. Realistischere Zahlen liefert das Office for National Statistics, UNS. Das wöchentlich die Anzahl der Gestorbenen registriert, inklusive dem, was auf dem Totenschein steht. Demnach sind allein in England bis Mitte August 53.373 Menschen mehr als sonst üblich gestorben, davon fast 50.000 mit Verdacht auf Covid-19 laut Totenschein. In einer Vergleichsanalyse von 21 europäischen Staaten kommt das Office for National Statistics zu dem Schluss, England hat die höchste Übersterblichkeit verglichen mit allen anderen Nationen. UK-weit starben laut der Wohltätigkeitsorganisation The Health Foundation zwischen 7. März und 5. Juni 64.500 Menschen mehr als normal, eine um 43% erhöhte Sterberate. Konfrontiert mit einer sich schnell ausbreitenden Seuche, wählten die meisten Regierungen die eine oder andere Version eines Shutdown, um die Ansteckungsrate zu mindern. Nicht so das UK. Anfang März erklärte Boris Johnson in einem Fernsehinterview, dass manche Experten empfehlen würden, Covid-19 einfach hinzunehmen und sich durch die Bevölkerung ausbreiten zu lassen. Am 13. März, 5 Tage nachdem in Italien die Lombardei den Shutdown ausgerufen hatte, erklärte im Vereinigten Königreich Sir Patrick Vallance, Chief Scientific Advisor der britischen Regierung, dass 60% der Bevölkerung sich infizieren müssten, damit eine Herdenimmunität entstehe. Nur die besonders Gefährdeten, wir Alte und Kranke, sollten sich vorsichtshalber so lange vom öffentlichen Leben fernhalten, bis diese Herdenimmunität auch sie schütze. So kam es, dass, während Europa nach und nach dem italienischen Vorbild folgte und Wirtschaft und öffentliches Leben in den weitgehenden Ruhestand versetzte, im United Kingdom ungehindert Großveranstaltungen stattfanden. Das Pferderennen in Cheltenham mit 250.000 Zuschauern, Fußball- und Rugby-Turniere. Die Rockgruppe Stereophonics machte ihre Tour durch das Land und musizierte vor dicht gepacktem Publikum, das begeistert mitsang. Unter anderem im Londoner O2, in der Manchester Arena, im schottischen Glasgow, im walisischen Cardiff. Vergegenwärtigt man, dass Covid-19 sich unter anderem im Superspreading-Events ausbreitet. In Vermont, USA, infizierte ein einziger unauffälliger Träger 52 von 61 SängerInnen bei einer Chorprobe. Mag man ermessen, was bei 21.000 dicht gedrängten, mitsingenden ZuschauerInnen in einer Konzerthalle geschieht. Dann, am 16. März, veröffentlichen Niall Ferguson, Epidemiologe am Imperial College London, und sein Team die Resultate ihrer Modellrechnungen. Ohne massive Maßnahmen soziale Distanzierung sei mit 250.000 Toten im United Kingdom zu rechnen. Damit kam die Kehrtwende. Am 17. März appellierte die Regierung Johnson an die Bevölkerung, freiwillig Social Distancing zu praktizieren. Eine Woche später wurde der Shutdown obligatorisch. Doch war da bereits ein weiterer Infektionsweg des Virus im Entstehen, der gerade diejenigen traf, die eigentlich hätten geschützt werden sollen, die Alten und Kranken. Das UK hat zusammen mit Schweden die geringste Zahl an Krankenhausbetten pro Bevölkerung in Europa und eine der geringsten Zahlen an Intensivpflegebetten weltweit. Um Platz für den erwarteten Ansturm an PatientInnen zu schaffen, wurden die Krankenhäuser verpflichtet, Menschen, die in Altenheimen gepflegt werden könnten, zu entlassen. Heime wurden unter Androhung von Mittelkürzungen verpflichtet, diese Personen aufzunehmen. So wurden zwischen dem 17. März und dem 15. April 25.000 SeniorInnen aus Krankenhäusern in Heime entlassen, aus Mangel an Testkapazitäten, ohne sie auf Covid-19 zu testen. Stattdessen veröffentlichte die Regierung Handreichungen, wie Heime mit nicht lebensbedrohlichen Verläufen der Krankheit umgehen und die Kranken versorgen könnten. Dazu wurde die Bedrohlichkeit des Virus legal herabgestuft. Das bedeutet, dass das Personal in Krankenhäusern und Heimen keinen Anspruch auf Schutzkleidung gemäß WHO-Standards hatte. Denn 10 Jahre konservativ-neoliberaler Sparmaßnahmen haben dafür gesorgt, dass die Lagerbestände an Schutzkleidung für den Fall einer Pandemie komplett unzureichend waren. Manches gab es überhaupt nicht, zum Beispiel adäquate Kittel und Schutzbrillen. Von anderen, wie virensicheren Respiratoren, gab es zu wenig. Und von dem, was es gab, war das Verfallsdatum seit langem überschritten, teilweise schon seit 2009. Durch die Medien gingen Bilder von PflegerInnen, die sich Schutzkleidung aus Müllsäcken gebastelt hatten und sich mit gespendeten Brillen aus Kinderchemiekästen behalfen. Der Mangel an Schutzkleidung hatte unter anderem zur Folge, dass Covid über das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen verbreitet wurde. Dieser Effekt wurde verschärft durch den Einsatz an ZeitarbeiterInnen, die in mehreren Institutionen arbeiteten und so das Virus zwischen den Heimen und Krankenhäusern hin und her trugen. Zudem gingen manche trotz Symptomen zur Arbeit, da sie mangels hinreichender sozialer Sicherung auf das Einkommen angewiesen sind. Hinzu kam bei alten Menschen, dass viele Behandlungen suspendiert wurden, weil die Krankenhäuser sich auf Covid-19 konzentrierten und angehalten wurden, nicht lebensnotwendige Diagnose- und Behandlungsmaßnahmen hinten anzustellen. Laut des Office for National Statistics sind 2020 bis Mitte Juni fast 30.000 BewohnerInnen von Altenheimen mehr gestorben als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, eine Erhöhung um 46%, davon etwa ein Drittel mit Covid-19 auf dem Totenschein. Der krasse Mangel an Schutzkleidung brachte es auch mit sich, dass das UK weltweit mit die höchste Rate an Todesfällen von medizinischem und Pflegepersonal hat. Eine internationale Studie von Amnesty International berichtet, dass bis Ende Juni in England und Wales 268 ArbeiterInnen in der Pflege und 272 im medizinischen Sektor an Covid-19 gestorben waren. Dabei zeigte sich auch der Rassismus im britischen Arbeitsleben. Gut 2/3 der Opfer unter den Pflegekräften gehören BAME-Minderheiten an. Das offizielle Akronym für Black, Asian and Minority Ethnic Communities. Unter den toten ÄrztInnen ist die Quote fast 100%. In einer Reportage des Nachrichtensenders ITV prangern die Interviewten die systematische Diskriminierung bei der Arbeit an und klagen, dass es vor allem BAME-Angehörige sind, denen die riskanten Jobs zugeteilt werden. Besonders MigrantInnen haben Angst, ihren Job und damit gegebenenfalls auch ihre Aufenthaltsberechtigung zu verlieren. Statt mit lebensrettender Ausrüstung versorgt zu werden, wurden Our Heroes from the NHS, die Frontline Workers, über mehrere Wochen jeden Donnerstagabend mit dem Schlagen von Töpfen und Pfannen vor den Haustüren geehrt. Am 28. April wurde zudem eine Schweigeminute für sie eingelegt. In der Recherchesendung Panorama kommentierte ein Intensivstationspfleger bitter: Uns Helden zu nennen, macht es okay, wenn wir sterben. In seinem Aufsatz Coronavirus, Crisis and the End of Neoliberalism verweist Alfred Saad Filio, Professor für politische Ökonomie und internationale Entwicklung am Londoner King's College, darauf, wie ungleich besser sich Taiwan, Vietnam oder Südkorea in der Corona-Krise bewährt haben als die meisten Staaten des Westens. Die Gesundheitskrise und der ökonomische Zusammenbruch im Westen, verglichen mit dem viel effizienteren Response im fernen Osten, haben gezeigt, dass radikal neoliberale Systeme unfähig sind, die elementarste Funktion staatlicher Organisation auszuführen, Leben zu schützen und Existenzgrundlagen zu sichern. Der neoliberale Kapitalismus, so Saad Filio, sei als unmenschlich und kriminell entlarvt worden. Covid-19 hat gezeigt, dass es keine Gesundheitspolitik geben kann ohne Solidarität, eine industrielle Politik und staatliche Leistungsfähigkeit. Die Linke wird gebraucht wie nie zuvor. Unser letzter Artikel ist aus der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Monatszeitung aus Münster. In ihm geht es um den Militäreinsatz, auch der Bundeswehr in Mali und natürlich um die Militarisierung Malis insgesamt. Putsch in Mali, Eigendynamik der Militarisierung. Am 18. August 2020 haben Militärs in Mali den Präsidenten, den Premierminister und weitere führende Politiker festgenommen, die Regierung zum Rücktritt gezwungen und aus ihren Reihen ein nationales Komitee zur Rettung des Volkes gebildet, das die Regierungsgeschäft übernahm. Ähnlich wie beim letzten Putsch 2012 stieß auch diese Machtübernahme der Militärs zunächst bei der Bevölkerung in der Hauptstadt Bamako auf große Zustimmung, denn die Unzufriedenheit mit der amtierenden Regierung unter Ibrahim Boubacar Keita war groß. Neben allgemeiner Unfähigkeit und Korruption wurde ihr vor allem vorgeworfen, die Sicherheitslage nicht in den Griff zu bekommen, die sich in den letzten Jahren kontinuierlich und zuletzt auch im Süden, wo die Hauptstadt liegt, dramatisch verschlechtert hat. Die Verantwortung hierfür trägt zumindest in Teilen auch das malische Militär. Im März 2012 hatte es geputscht, nachdem bewaffnete Tuareg-Gruppen mit Waffen aus dem Krieg in Libyen zurückgekehrt waren, das Militär und Vertreterinnen der Zentralregierung aus dem Norden vertrieben. Dabei kam es zu heftiger Gewalt. Der Putsch in der Hauptstadt führte damals zur weiteren Destabilisierung. Die Tuareg im Norden riefen einen unabhängigen Staat aus, verloren jedoch vor allem in den Städten die Kontrolle an islamistische Gruppierungen. Die Hoffnung der Putschisten bestand im Wesentlichen darin, aus dem Ausland, insbesondere der EU, militärische Unterstützung zu erhalten, um den Norden zurückzuerobern. Diese militärische Unterstützung dauerte zwar etwas länger als erhofft, fiel dann aber umfangreich aus. Frankreich intervenierte Anfang 2013 mit mehreren tausend Soldaten aus den Nachbarstaaten Niger, Côte d'Ivoire und Burkina Faso, allesamt ehemalige französische Kolonien, aus denen das französische Militär nie wirklich ganz abgezogen war. Deutschland und andere NATO-Staaten unterstützten daraufhin den Aufbau einer Friedensmission, indem sie in Windeseile tausende Soldaten aus anderen afrikanischen Staaten nach Mali einflogen. Recht schnell baute die EU in der Nähe von Bamako eine Trainingsmission, die sogenannte Eutem Mali, auf, die mittlerweile nach eigenen Angaben etwa 90% der malischen Armee fortgebildet hat und zu deren Aufgaben auch die Beratung des malischen Verteidigungsministeriums zählt. Außerdem ist Mali seit 2016 Schwerpunkt der sogenannten Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung, mit der in Drittstaaten militärische Infrastruktur aufgebaut und deren Streitkräfte kostenlos Rüstungsgüter zur Verfügung gestellt werden. Weitere EU- und NATO-Staaten und sogar Russland unterhalten ähnliche bilaterale Programme. Frankreich und die USA sind in der Region aktiv an der Bekämpfung von Terrorismus beteiligt, unterstützt von Drohnen, Kampfhubschraubern und Flugzeugen. Das hat natürlich nichts zur Verbesserung der Lage beigetragen. Die vierteljährlichen Berichte des UN-Generalsekretariats enthalten seit Jahren wiederkehrend gleichlautende Formulierungen zur Sicherheitslage, wonach sich diese im Berichtszeitraum entschieden, deutlich, dramatisch verschlechtert habe. Dazu beigetragen hat auch, dass die malischen Sicherheits- und Verteidigungskräfte nicht nur in der Anfangsphase der französischen Intervention oft Bevölkerungsgruppen im Zentrum und im Norden des Landes pauschal der Kollaboration mit den Islamisten verdächtigt und ihrerseits Massaker angerichtet, Menschen versteppt und gefoltert haben. Diese Gruppen haben sich daraufhin entweder zum Schutz oder um Vergeltung zu üben ihrerseits bewaffnet. Die Islamisten nutzen und eskalieren diese Konflikte geschickt und rekrutieren dabei immer mehr Anhängerinnen. Diese Militarisierung und ihre Folgen bleiben derweil längst nicht auf Mali beschränkt. Frankreich hat den Barkhane-Einsatz in Mali auf die Länder Mauretanien, Niger, Burkina Faso und Tschad ausgedehnt. Neben Frankreich und den USA stützen zum Beispiel auch Deutschland seine militärischen Aktivitäten auf die Nachbarländer ab. Die USA errichten aktuell ihre dritte Drohnenbasis in Niger. Frankreich und Deutschland unterhalten bei der dortigen Hauptstadt Niamey einen gemeinsamen Luftwaffenstützpunkt. Frankreich im Rahmen seiner Barkhane-Mission zur Terrorismusbekämpfung, Deutschland im Rahmen der UN-Friedensmission MINUSMA. Beide essen in der gleichen Kantine, nutzen die gleichen Kapazitäten zur medizinischen Versorgung. Auch Kampfschwimmer der Bundesmarine sind im Niger, um dort Spezialeinheiten auszubilden. Im März weitete zunächst die EU, später auch der Bundestag, das Mandat der EU-Trainingsmission aus. Die Soldatinnen, unter anderem der Bundeswehr, sollen zukünftig auch in den sogenannten G5-Staaten aus Mali, Mauretanien, Niger, Burkina Faso und Tschad Kräfte einer gemeinsamen Eingreiftruppe ausbilden, teilweise bis auf die taktische Ebene, also in unmittelbarer Nähe zum Kampfgeschehen. Die Vielfalt internationaler Militärinterventionen überzieht die Region mit einer kaum vorstellbaren militärischen Logistik. Wo auch immer zum Beispiel deutsche Soldatinnen zum Einsatz kommen, muss eine sogenannte Rettungskette gewährleistet sein, welche Verwundete zunächst mit dem Hubschrauber schnell ins nächste Lazarett, von dort gegebenenfalls nach Niamey und von dort wiederum nach Deutschland bringen kann. Diese ganze Logistik sorgt für große Sichtbarkeit der internationalen Truppen, die einerseits falsche Erwartungen weckt. So viele bewaffnete Kräfte müssen doch eigentlich für Sicherheit und Ordnung sorgen können, was sie natürlich nicht können. Auf der anderen Seite ruft die privilegierte Anwesenheit der Militärs auch Unmut hervor. Zuletzt bietet die ausgedehnte militärische Logistik eine Vielzahl von Angriffspunkten für verschiedene bewaffnete Gruppen. Als 2016 der erste Angriff auf das Hauptquartier der EUTM in Bamako erfolgte, galt die Hauptstadt noch als ziemlich sicher. Bei solchen Attacken sterben vor allem die schlechter ausgerüsteten und geschützten afrikanischen Kräfte. Während die Bundeswehr 1100 Kräfte sind für MINUSMA und 450 für EUTM mandatiert, neben der Ausbildung relativ gut geschützte Funktionen wie die Aufklärung mittels Drohnen und das militärische Nachrichtenwesen übernehmen. Der aktuelle Putsch wurde von Beobachterinnen als gut vorbereitet, ruhig und geordnet beschrieben. Der Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bamako, Christian Klatt, ließ sich gar zu der Einschätzung hinreißen. Ich denke, da spürt man schon auch den Einfluss der Trainings, welche das malische Militär mit internationaler Unterstützung durchläuft. Tatsächlich wurden auch die führenden Köpfe der Junta fast ausnahmslos in oder von den USA, Frankreich, Deutschland und auch Russland ausgebildet. Der Anführer Assimi Goïta hat vor dem Putsch eng mit den US-Kräften bei der Terrorbekämpfung in Mali zusammengearbeitet. Davor war er 2008 und 2016 mehrfach zur Fortbildung bei der Bundeswehr in Deutschland und hat dort auch Deutsch gelernt. Im Militärlager Kati, wo der Putsch seinen Ausgang nahm, fanden zu diesem Zeitpunkt Maßnahmen im Rahmen der Tüchtigungsinitiative statt. Die Modernisierung eines Munitionsdepots, der Aufbau eines Zentrallagers und einer Werkstatt. Erst am 16. Juli 2020 war hier von Deutschland laut ZDF den malischen Streitkräften in Kati 29 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Caspier, tausende Schutzwesten und Helme übergeben worden. Es erscheint erklärungsbedürftig, dass ranghohe malische Militärs unter den Augen tausender internationaler Streitkräfte einen Putsch vorbereiten und ausführen konnten, ohne dass die Oberkommandos in Paris, Potsdam und Stuttgart hiervon irgendetwas mitbekommen haben. Wenn es so war, dann unterstreicht es, wie unkontrolliert die Aufrüstung der Region erfolgt. Denkbar ist auch, dass die Anzeichen wahrgenommen, aber nicht reagiert wurde. Wie auch, hätte zum Beispiel die Bundeswehr gegen die malische Armee intervenieren sollen, um eine ungeliebte Regierung an der Macht zu halten? Und was für eine Auswirkung hätte dies auf die Akzeptanz der Repräsentanz der internationalen Truppen gehabt, die längst eine Art Selbstzweck geworden ist? Nachdem der Putsch international zunächst einhellig verurteilt wurde, hat es nur eine Woche gedauert, bis sich die Staats- und Regierungschefs der EU darauf festgelegt hatten, trotzdem im Land zu bleiben und die Ausbildung der malischen Truppen, die aktuell Corona-bedingt ohnehin auf Sparflamme läuft und sich wegen des neuen, robusteren Mandats in einer Phase der Umstrukturierung befindet, so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Zu jedem Zeitpunkt hieß es noch, dass die Junta 3 Jahre in der Macht bleiben wolle. Mittlerweile hat sie angekündigt, dass er eine Übergangsregierung bilden und innerhalb von 18 Monaten Wahlen vorbereiten wolle. Bereits in ihrer ersten Stellungnahme hatten die Putschisten jedoch angekündigt, weiter mit den internationalen Truppen, einschließlich der in der zivilen Opposition zunehmend verhassten Barkhane-Mission, zusammenarbeiten zu wollen. Unter diesen Umständen macht es für Frankreich, Deutschland und EU offenbar keinen Unterschied oder hat es sogar Vorteile, mit einer halbwegs stabilen Putschregierung statt einer ungeliebten zivilen Regierung zusammenzuarbeiten. Die öffentliche Kritik daran, dass Frankreich unter einer Putschregierung den Terror bekämpft und die EU deren Militärs ausbildet und ausrüstet, fällt bisher eher verhalten aus. Stattdessen wurde in Deutschland auch von linker Seite mit Verweis auf den Jubel in Bamako Kritik daran geübt, dass der Putsch zunächst verurteilt wurde, auch wenn es sich dabei schlicht um ein Lippenbekenntnis zur Einhaltung internationaler Sprachregelung gehandelt hat. Dass eine zweite Machtübernahme des Militärs innerhalb von 8 Jahren zur Stabilisierung beiträgt, scheint bereits auf abstrakter Ebene unwahrscheinlich. Dass die Sicherheitslage sich weiter verschlechtert, ist denkbar, auch wenn man sich das kaum vorstellen mag. Ob der Putsch tatsächlich eine Zäsur darstellt, wird sich zeigen. Die Eskalation in Mali der letzten 10 Jahre hat viel damit zu tun, einen Staat nach europäischem Vorbild schaffen zu wollen. Bei der vierfachen Fläche Deutschlands weist Mali nur etwa 1/4 der Bevölkerung und 1/100 des Bruttoinlandsproduktes auf. Eine flächendeckende Präsenz des Staates, etwa durch Sicherheitskräfte, ist hier nur durch hochmobile, militarisierte Einheiten möglich, deren Kosten sicherlich den Staatshaushalt um ein Vielfaches übersteigen würden, oder durch internationale Partner, die letztlich ihre eigenen Interessen verfolgen. Und trotzdem laufen die Versuche zur Stabilisierung bereits über 10 Jahre, stets auf eine verstärkte Zentralisierung, eine intensivere Kontrolle der Peripherie durch das politische Zentrum in Bamako hinaus. Auch die Zivilbevölkerung der Hauptstadt unterstützt in weiten Teilen die Rückeroberung des Nordens, obwohl sich dieser nie wirklich unter Kontrolle des postkolonialen Staates oder der vorangegangenen Kolonialmacht befand. Nötig wäre stattdessen eine Dezentralisierung und die Herausbildung eines Gemeinwesens, das mehr durch Wohlfahrt, Gesundheit, Bildung etc. in Erscheinung tritt. Ob das ausschließlich aus Militärs bestehende nationale Komitee zur Rettung des Volkes dieses Umdenken voranbringt, kann bezweifelt werden. Ob dies den Interessen der internationalen Partner im Falle der EU, vor allem Migrationskontrolle und ungehinderter Rohstoffzugang, entgegenkommt, ebenso. Das war der linke Medienspiegel im Oktober. Heute am 8.10. hat Berlin erstmals die 50 neue Infizierten auf 100.000 Einwohner überschritten. Der rot-rot-grüne Senat will trotzdem weiterhin morgen die Liebig 34 ein queer-feministisches Hausprojekt räumen lassen, anstatt insgesamt einen Räumungsstopp in ganz Berlin zu verhängen. Wir wünschen euch alles Gute, auch morgen bei der Gedenkveranstaltung an den Anschlag vor einem Jahr am 9. Oktober in Halle. Thank you. Thank you.